General Castro Ruz, Präsident des Staats- und Ministerrates der Republik Kuba, richtete am 10. Juli ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un. Darin beglückwünschte er Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK auf der 4. Tagung der obersten Volksversammlung der TVRK in ihrer 13. Legislaturperiode. Dann bezeigte er Genossen Kim Jong-un Hochachtung.